Let's pray. Und lass uns beten. Father in heaven, thank you today. Vater im Himmel, wir danken dir heute, that we are your children, dass wir deine Kinder sind, born through your word, geboren durch dein Wort. And we pray that you would quicken us tonight. Und wir beten, dass du uns stärkst heute Abend, by your spirit, durch deinen Geist, through what is written, durch das, was geschrieben steht. Thank you for who you are. Danke für wer du bist. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, I'm going to read from Jeremiah 38, but don't turn there. Ich werde von Jeremias 38 lesen, aber ihr braucht nicht hinblättern. This is from last week. Das ist noch von letzter Woche. We heard about King Zedekiah. Wir haben über den König Zedekia gehört. He was an evil king. Der war ein böser König. And Nebuchadnezzar had come and surrounded the city of Jerusalem. Und der Nebukadnezar hat die Stadt Jerusalem umzingelt. And how Jeremiah was begging Zedekiah to surrender. Und der König hat gebeten, der Jeremias hat den König gebeten, sich zu unterwerfen. But Zedekiah said, "No, I fear the Jews that have gone over." Aber er sagt, ich fürchte die Juden, die eben schon übergelaufen sind. And Jeremiah says, "They will not give you over." Und Jeremias sagt, sie werden dich nicht überliefern. Please obey the Lord and what I am saying to you. Bitte gehorche dem Herrn und dem, was ich sage, that it may go well with you, damit es mit dir gut geht, and that you may live, damit du lebst. And he did not. Und er hat nicht dem Rat des Jeremias gehorcht. Jeremiah begged him. Und Jeremia hat ihn gebeten. He did not, and the thing that he feared, und er hat nicht gehorcht und was er gefürchtet hat, is the very thing that happened to him. Ist das, was ihm auch passiert ist. All of his sons were slain in front of him. Seine Söhne wurden ermordet. He did not escape, though he tried. Er ist nicht entkommen, obwohl er versucht hat. He and the nobles of Jerusalem were captured. Alle er und seine Noblen wurden gefangen genommen. He stood before Nebuchadnezzar. Und er stand vor dem Nebukadnezar. And Nebuchadnezzar had all the nobles slain and all of his sons killed in front of his eyes. Und der Nebukadnezar hat vor den Augen des Königs seine Söhne und die Noblen geschlachtet. And then he had him blinded. Und dann hat er ihn selbst mit einem heißen Eisen blind gemacht. Could you imagine standing there? Stell dir vor, du stehst dort. And then you hear the command. Und dann hörst du das Gebot. Blind him. Mach ihn blind. And there's nowhere to run. Und man kann nirgends hinlaufen. You're just waiting for whatever they use, whether it was a knife or iron. Du wartest auf diese Hinrichtung. Whatever they were waiting for. Was immer er gewartet hat. Whether it was a knife, ob ein Messer, or a hot iron, oder ein heißes Eisen. Whatever it was. Was immer das war. And then just to feel that instrument go into your eyes. Und dann zu fühlen, wie dieses Instrument deine Augen kaputt macht. If he had only listened to Jeremiah. Wenn er nur dem Jeremias zugehört hätte. In 1 Kings 21 we have another story of a wicked man. Im 1. König 21 gibt es eine Geschichte von einem bösen Menschen. He was a king of Israel also. Auch er war ein König Israels. In chapter 16, im 16. Kapitel, verse 30, his name is Ahab. In Vers 30, sein Name ist Ahab. Ahab the son of Omri did evil in the sight of the Lord. Und Ahab der Sohn Omris tat, was böse war in den Augen des Herrn. More than all who were before him. Mehr als alle, die vor ihm gewesen sind. Verse 33. Ahab also made Asherah. Und auch machte Ahab die Asherah. Thus Ahab did more to provoke the Lord God of Israel than all the kings of Israel who were before him. Und Ahab fuhr fort, den Herrn, den Gott Israels, zum Zorn zu reizen, mehr als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Now in chapter 21 of 1 Kings. Im 21. Kapitel von 1. König. Ahab is living in the palace. Lebt Ahab in einem Palast. And there's a garden. Und da war ein Garten in der Nähe des Palastes. And it's owned by a man named Naboth. Und da wird eben besessen von dem Mann namens Naboth. And he wanted this garden. He wanted to buy it from him. Und er wollte diesen Garten von diesem Mann kaufen. But Naboth said he couldn't because it was given to him as an inheritance. Aber Naboth antwortet und sagt, er kann nicht verkaufen, weil es war ihm als Erbe gegeben. So in verse 4, Ahab is very sad. Da war nun Ahab sehr traurig. And he can't sleep and he won't eat. Und wütend und er kann nicht essen und will nicht essen. Then his wife Jezebel comes in. Da kommt nun seine Frau Jezebel. And says, "What's going on?" Und sagt, was ist denn los mit dir? What is this? Was ist denn dieser Unsinn? He tells her the story. Und er sagt ihr nun die Geschichte. And then she says in verse 7. Vers 7 sagt sie nun. Wait a minute. You're the king. Du bist der König. She said, I'll get the garden for you. Ich werde den Garten besorgen. You eat and be happy. Du iss und sei froh. So she had two worthless men in verse 10. Und in Vers 10 hat sie eben zwei wertlose Menschen. Bring accusation against Naboth. Die eben dann Beschuldigungen gegen den Naboth vorbringen, that he dishonored God and he dishonored the king, dass man den König und Gott gelästert hat. And he was stoned. Und er wurde daraufhin gesteinigt. Jezebel comes back and says, you have your vineyard. Jezebel kommt zurück und sagt, hier hast du deinen Weinberg. You have your garden. Da ist dein Garten. Naboth is dead. Naboth ist tot. So Ahab is all happy, he's in his new garden. Der Ahab ist nun ganz glücklich und ist in dem neuen Garten. Until verse 17. Bis Vers 17. Then the word of the Lord came to Elijah the Tishbite, saying, da geschah nun das Wort des Herrn zu Elia den Tischbiter. Arise, go down to meet Ahab, king of Israel, who is in Samaria. Mache dich auf, geh hinab zu Ahab, dem König von Israel. Behold, he is in the vineyard of Naboth. Denn siehe, er ist im Weinberg Naboths, where he has gone down to take possession, wo er hingegangen ist, um Besitz zu nehmen. And you shall speak to him, saying, und rede zu ihm und sage, thus says the Lord, so spricht der Herr, have you murdered and also taken possession? Hast du gemordet und auch fremdes Gut in Besitz genommen? And you shall speak to him, saying, und du sollst so zu ihm reden, thus says the Lord, so spricht der Herr, in the place where the dogs licked up the blood of Naboth, the dogs shall lick up your blood, even yours. An der Stelle, wo die Hunde das Blut Naboths geleckt haben, sollen die Hunde auch dein Blut, ja dein eigenes Blut lecken. And Ahab said to Elijah, und Ahab sagte zu Elia, have you found me, O my enemy? Hast du mich gefunden, nun mein Feind? And he answered, I have found you. Und er hat sagte, ich habe dich gefunden. Because you have sold yourself to do evil in the sight of the Lord. Weil du dich verkauft hast, um zu tun, was böse ist in den Augen des Herrn. Let's stop there for a moment. Jetzt einen Moment nur einhalten. Sold yourself to do evil. Du hast dich selbst verkauft an das Böse. One scholar wrote this. Ein Schriftgelehrter schrieb Folgendes. It means he sacrificed his principles to get what he wanted. Er hat seine Prinzipien geopfert, um das zu bekommen, was er wollte. He was not a very principled man. Er war nicht ein sehr prinzipienorientierter Mensch. But it never entered his mind to murder Naboth. Aber es ist ihm nie, wäre ihm nie eingefallen, Naboth umzubringen. And then it didn't seem to bother him after Jezebel, his wife, killed him. Und nachdem die Jezebel das vollbracht hat, hat es ihn irgendwie nicht gestört. Selling our souls. Unsere Seele zu verkaufen. Isn't that interesting? Selling ourselves. Uns selbst zu verkaufen. For something we want. Für etwas, das wir wollen. It means that the convictions of my conscience. Das heißt, die Überzeugungen meines Gewissens. Are pressed down. Werden unterdrückt. And I have no conviction. Und ich habe keine Überzeugung. That what this is or what I'm doing is wrong. Dass das, was ich tue, falsch ist. I'm selling myself. Und so verkaufe ich mich I'm nun. Selling my principles. Ich verkaufe mein Prinzip. I'm selling my values. Meine Werte. Maybe I was brought up a Christian. Vielleicht wurde ich als Christ aufgebracht. And I'd learned so many principles and precepts. Und ich habe gelernt alle Vorsätze und Satzungen und Lehren. I know these things are wrong. Ich weiß, dass diese Dinge falsch sind. I know we should trust God. Ich weiß, dass wir Gott vertrauen sollten. I know we should seek his kingdom first. Ich weiß, dass wir sein Königreich suchen sollten. But you don't understand. Aber du verstehst nicht. It's within my grasp. Das ist innerhalb, ich kann es angreifen. Just one lie. Nur eine Lüge. One little injustice. Nur eine kleine Ungerechtigkeit. And I've got what I want. Und ich habe das, was mein Herz begehrt. Sell yourself. Du verkaufst dich selbst. Oftentimes we sell ourselves. Oft verkaufen wir uns. We sell a principle. Wir verkaufen ein Prinzip, that is staring us in the face, die uns ins Gesicht lacht. And we say, und wir sagen, I'm sorry, es tut mir leid. But there's something more important to me than you. Es gibt etwas wichtiger als das. And we sell ourselves. Und wir verkaufen diese Tugend. This man had sold himself to do evil in the sight of God. Dieser Mensch hat sich verkauft, um das zu tun, was böse ist in den Augen des Herrn. Vers 21. Elijah prophesies. Prophezeit nun der Elia. Behold, I will bring evil upon you. Siehe, ich bringe Unheil über dich. And will utterly sweep you away and will cut off from Ahab every male, both bond and free in Israel. Und fege aus hinter dir her. Und ich werde von Ahab ausrotten, was männlich ist, und den Unmündigen und Mündigen in Israel. And I will make your house like the house of Jeroboam. Und dein Haus will ich machen wie das Haus des Jerobeams. The son of Nebat. Den Sohn Nebats. Like the house of Baasha, the son of Elijah. Gleich dem Haus Baashas, dem Sohn Ahias. Ahijah. Because of the provocation which you have provoked to anger me. Wegen des Zorns, mit dem du mich gereizt hast. Because you have made Israel sin. Weil du Israel zur Sünde verführt hast. And of Jezebel. Und auch über Isabel. Also has the Lord spoken. Hat der Herr geredet und gesprochen. The dogs shall eat Jezebel in the district of Jezreel. Die Hunde sollen Isabel fressen und an der Vormauer Israels. The one belonging to Ahab who dies in the city, the dogs shall eat. Und wer von Ahab in der Stadt stirbt, den werden die Hunde fressen. And the ones who die, and the one who dies in the field, the birds of heaven shall eat. Und wer auf freiem Feld stirbt, den werden die Vögel des Himmels fressen. What a prophecy. Das ist eine Prophezeiung. For a wicked man. Für einen bösen Menschen. I mean an evil, evil man. Einen bösen, bösen Menschen. Verse 25. Vers 25. Surely there was no one like Ahab who sold himself to do evil in the sight of the Lord. Es hat in der Tat keinen wie Ahab gegeben, der sich so verkauft hätte. Because Jezebel, his wife, incited him. Denn seine Frau Isabel hat ihn verführt. He acted very abominably in following idols. Und er handelte ganz abscheulich, indem er den Götzen nachlief. According to all that the Amorites had done, whom the Lord cast out before the sons of Israel. Ganz wie es die Amoriter getan hatten, die der Herr vor den Söhnen Israels vertrieben hatte. Wow, what an evil man. Welch Bosheit. But look in verse 27. Vers 27. And it came about when Ahab heard these words. Und es geschah, als Ahab diese Worte hörte, that he tore his clothes. Da zerriss er seine Kleider. And he put on sackcloth and fasted. Und er legte Sacktuch um seinen Leib und fastete. And he laid in sackcloth and went about despondently. Und er lag im Sacktuch und ging still einher. Then the word of the Lord came to Elijah the Tishbite, saying. Da geschah das Wort des Herrn zu Elia den Tischbiter. Do you see how Ahab has humbled himself before me? Hast du gesehen, dass Ahab sich vor mir gedemütigt hat? Because he has humbled himself before me. Und weil er sich vor mir gedemütigt hat. I will not bring the evil in his days. Will ich das Unheil nicht in seinen Tagen kommen lassen? But I will bring the evil upon his house. In his son's days. Aber in den Tagen seines Sohnes werde ich das Unheil über sein Haus kommen lassen. Isn't that incredible? Ist das nicht unglaublich? Do you realize what has happened here? Verstehst du, was in diesen Versen passiert ist? This is an evil man. Das ist ein boshafter Mensch. For years. Für Jahre. He has caused the nation to sin. Er hat die Nation Israel zur Sünde verleitet. And yet, und doch, God offers mercy to him. Bietet Gott ihm Barmherzigkeit an. This prayer, dieses Gebet, offered to God, dieses einfache Gebet, das vor Gott geopfert wird, saved him from God's judgment. Hat ihn von Gottes Gericht gerettet. And now I want you to notice one thing. Und jetzt bitte notiere eines. There's no record. Es gibt keinen Aufzeichnung. Of Ahab ever knowing what God said to Elijah. Von dem, was eben Gott dem Elia gesagt hat. I don't think he ever knew. Ich glaube, er weiß es nicht. I don't think Elijah ever went to Ahab. Ich glaube nicht, dass Elia zu Ahab gegangen ist. And said, you know what? Weißt du was? Good job. Toll. Good job. You humbled yourself. Großartig. Du hast dich gedemütigt. Wunderbar. Thus saith the Lord, nothing's going to happen to you. Das so spricht der Herr, nichts wird passieren. I don't think he ever knew. Ich glaube, er hat selbst nicht gewusst. And I think there's many prayers where we never know. Und ich glaube, es sind viele Gebete, wo wir niemals wissen. Do you realize that this one random prayer? Verstehst du oder siehst du, dass dieses eine Gebet? Random, the word random. Das eine zufällige Gebet. Not even zufällig is another word. Random is like not really knowing how to pray, just praying. Einfach ein beliebiges Gebet. Like how does an evil king pray? Wie betet denn ein böser König? You listen, Ahab. Hör zu, Ahab. I found you. Ich habe dich gefunden. And you know what's going to happen here? Und weißt du, was passieren wird? The dogs are going to eat you. They're going to lick up your blood. Die Hunde werden dich töten und du wirst dein eigenes Blut werden sie lecken. You know what else? Und weißt du noch? They're going to eat your wife. Die werden deine Frau auch essen. And God's going to bring judgment. Und Gericht wird folgen. And there won't be left one son. Und es wird nicht ein Sohn übrig bleiben. Bond or free. Weder Magd noch Sklave. Do you understand me? Verstehst du mich? Thus saith the Lord. So spricht der Herr Ahab. Have a good night. Einen schönen Tag wünsche ich noch. And there's Ahab. Und da ist der Ahab. What? Was? Did I do something wrong? Habe ich was falsch gemacht? Dogs? Hunde? Licking my blood? Hunde, die mein Blut lecken? Eating my wife? Meine Frau essen? Oh no! Nein, ich kann no, das nicht. It can't be. Das kann nicht sein. Someone get me some ashes. Bitte Asche. Sackcloth, quick, sofort. Sackcloth, Asche ashes. Und Sack. What is my husband telling? Von was spricht mein Mann? He told us to get him sackcloth and ashes. Er hat uns gesagt, er soll Asche und Säcke bereiten. What an idiot. Was ein Idiot. What is he doing? Was macht er denn? King Ahab is fasting. Der König Ahab, er fastet heute. He's covered with ashes. Und er ist mit Asche bedeckt. He's laying on the ground. Und er liegt am Boden. He's walking around his room. Und er läuft im Zimmer herum. Oh dear God. Oh dear God, oh no. Gott, oh Gott, nein. No. Nein. Please forgive bitte, me. Nein, ich bitte. How do you forgive such an evil man? Wie kannst du so einen Menschen wie mir vergeben? Such an evil man as I. So wie einen bösen Menschen wie mich. Oh no, dogs licking blood. Na, die Hunde, das Blut. Eating my wife. No. Meine Frau aufessen. No. No, don't kill bitte, my sons. Nicht meine Söhne. Oh no. Oh no. Oh nein. No. Going around and ja. Around. Und läuft im Kreis herum. In despair. Er ist verzweifelt. Saying, oh dear God, no. Oh Gott, nein. Oh, oh Herr. It must have went on for a few days. Vielleicht Tage ist er herumgelaufen. And he just said, und dann hat er gesagt, whatever. Was immer. Okay, give me my clothes. Gib mir meine Kleidung. Give me some soap. Und Seife. Took a shower. Und badete sich. Whatever. I don't know what's gonna happen. Ich weiß nicht, was passieren wird. But God heard it. Aber Gott hat das gehört. God heard it. Gott hat's gehört. God went to Elijah and said, und er ist zu Elia gegangen und hat gesagt, he did it. Er hat es getan. Did you see what Ahab did? Hast du gesehen, was er getan hat? He humbled himself. Er hat sich selbst gedemütigt. In dust and ashes and he humbled himself. Ich habe gesehen, den Sack und die Asche, er hat sich gedemütigt. And 'cause of that, und wegen dem, I don't think Elijah liked Ahab. Ich glaube nicht, dass Elia den Ahab mochte. Because of that, und deshalb I'm not going to bring judgment werde ich nicht Gericht bringen in, his days. In seinen Tagen. I'll bring them in the days of his wicked son. Und ich werde sie bringen in den Tagen seines bösen Sohnes. Amazing, huh? Unglaublich. What have you done, or what have we done, was haben wir getan, that is beyond this? Das jenseits von dem ist? Don't underestimate the power of a random prayer. Unterschätze nicht die Kraft eines beliebigen Gebetes. God hears them. Gott hört sie. And you may never, ever know, und du weißt niemals the effect of that prayer. Den Effekt dieses einen Gebetes. But God hears them. Aber Gott hört sie. The time you went into your room, you got on your knees and you humbled yourself. Die Zeit Punkte, wo du auf deine Knie gegangen bist und dich selbst gedemütigt hast. And you said, oh dear God, und my finances. Und sagst, oh Herr, meine Finanzen. Oh dear God, my son. Mein Sohn. Oh dear God, my daughter. Meine Tochter. Oh dear God, my wicked heart. Oh Herr, mein böses Herz. Oh please forgive me. Vergib mir, oh Lord. Oh Herr. Oh no. This is, please. Bitte. Can you hear me? Hörst du mich? Say something to me. Sag was, ich halte es nicht aus. Sag was. Something. Etwas. I don't feel good. Ich fühle mich nicht gut. Mir geht's ganz schlecht. Today. I'm having a bad day. Ich habe einen schlechten Tag heute. I don't think there's anyone in the world more wicked than me. Es gibt niemand, der mich liebt. I gotta be the worst. Der böse ist. Als mich. Als mich. Als ich, der Böse ist das ich. Als du. Als du. Okay. There's no one in the world not worse than Ozzy. Der ist niemand schlimmer als der Ozzy. He's the worst translator I've ever had. Er ist der schlimmste Übersetzer, den ich jemals hatte. Deliver me, please. Oh Herr, erlöse mich von dem. He's got a great heart. Aber er hat ein tolles Herz. Pray for his mind, Lord. Lass uns seinen Verstand beten. Just quicken his brain. Und er erfrische seinen Verstand. God hears those prayers. Gott hört diese Gebete. And we don't even know what happened. Und wir wissen nicht, was passiert ist. Miracles begin to happen. Wunder passieren plötzlich. Incredible. Ja, ich sage dir das. A random prayer. Ein beliebiges Gebet. Did God even hear that? Hat Gott das gehört? I'll bet he lived his life. Ich bin sicher, er hat sein Leben gelebt. Wondering if God had heard that. Und hat sich gewundert, ob Gott dieses Gebet gehört hat. And nothing happened. Und nichts ist passiert. Nothing like Elijah had said. Nichts, als ob der Elia was gesagt hätte. He still had his sons. Er hatte noch immer seine Söhne. Maybe God heard it. Vielleicht hat Gott mich gehört. Maybe it wasn't true. Vielleicht war es auch nicht wahr. In any case. Wie auch immer. I think Ahab. Ich glaube Ahab. Underestimated the power of his prayer. Hat die Kraft seines eigenen Gebetes unterschätzt. And because we do that, we pray less. Und deshalb beten viele von uns weniger oder zu wenig. You know, when I was a little boy, als ich ein kleines Kind war, my father and my mother haben mein Vater und meine Mutter did not have a good relationship. Hatten eine schlechte Beziehung untereinander. My father was not an easy person to live with. Mein Vater war nicht einfach zu leben mit. Very violent. War sehr boshaft. We could not go anywhere. Brutal. Und wir konnten nirgends hingehen. In the car, im Auto. Without my father screaming at somebody in another car. Ohne dass mein Vater nicht jemand in einem anderen Auto angeschrien hätte. I mean, screaming at someone. Aus lautem Hals geschrien hat. And we'd say, Dad, Dad, not today, please, Daddy, wir sagen, Daddy, Daddy. Vater, no, bitte no, nicht. Leave him alone, lass ihn, Dad. Er hat ja nichts gemacht. Lass no, ihn alleine. No. Nein. He's driving in the left lane. Nein, er fährt an der linken Straßenseite. My father had this accent. He's driving in the left lane. Ja, an linken Straßenseite. You never do that. Du machst I das will nicht. Tell him. I will tell him. And he's driving 150 kilometers an hour. Und er fährt 150 Kilometer in der Stunde. Rolls his window down. Und er lässt das Fahrerseite hinunter. And he's screaming. Und er schreit den Mann an. Guy. Diesen Mann im anderen and Auto. And we're all ducking down. Und wir verstecken uns, damit uns ja niemand sieht. Please, Dad. Bitte, Vater, es ist. We're going to a picnic, please. Wir fahren today. Zu einem Picknick, nicht heute. Es ist so schön draußen. Well, it never stopped. Es hat nie aufgehört. Why am I telling the story? Warum sage ich diese Geschichte? Where was I? Oh, the random prayer. Das beliebige Gebet. So I would pray every day. Also habe ich gebetet jeden on Tag. On my knees every night. An meinen Knien jeden Tag. The random prayer. Das beliebige Gebet. Lord, help me. Gott, Herr, hilf. Live another day. Einen neuen Tag leben. Keep my mom alive. Halte meine Mutter am Leben. While I go to sleep. Wenn ich am Abend schlafen gehe. Just random prayers. Ein beliebiges Gebet. Every night. Jeden Abend. Here you go, Lord. Da, Herr. Hope you heard that. Ich hoffe, dass das gehört. I hope someone's up there listening. Ich hoffe, dass da jemand ist, der hört. Interesting. Interessant. These are prayers of faith. Das sind trotz allem Gebete des Glaubens. Random prayers. Es sind beliebige Gebete. According to his word. Aber doch gemäß seines Wortes. This is the key. According to his word. Und das ist der Schlüssel an der Sache. Lord, you said, Herr, du hast gesagt, seek ye first, such zuerst, and everything will be added, und alles andere wird zugefügt. To me. Mir wird mir zugefügt. I would like that. Das würde ich gerne haben. Help me seek you first. Hilf mir, dich zuerst zu suchen. And then you go your way. Und dann gehst du weiter. You know, these prayers are heard. Diese Gebete werden gehört. Interesting that Ahab underestimated this. Und es ist interessant zu sehen, dass Ahab das unterschätzt hat. Because he still continued to live evil. Denn er hat noch immer fortgefahren, böse zu leben. Though God had shown him mercy. Obwohl Gott ihm doch Barmherzigkeit gezeigt hat. Because he underestimated the mercy. Weil er die Barmherzigkeit unterschätzt hat. We don't know how many things God has already saved us from. Wir wissen nicht, vor wie vielen Dingen Gott uns schon gerettet hat. Now in chapter 22 an interesting thing happens. Im Kapitel 22 passiert was Interessantes. The prophet Micah, Der Prophet Micha tells Ahab not to go into battle. Sagt dem Ahab, er soll nicht in die Schlacht ziehen. But Ahab didn't like Micah. Aber Ahab mochte den Micha nicht. Actually in verse 8 it says I hate him. Und in Vers 8 steht sogar, ich hasse ihn. I hate him because he does not prophesy good concerning me. Ich hasse ihn, denn er weissagt nichts Gutes über mich. But evil. Aber Böses. He is Micah. Er ist Micha. The son of Imlah. Der Sohn von Imlah. But Jehoshaphat said, let not the king say things like this. Josaphat aber sagte, der König spreche nicht so. So he goes into battle. Da rief der König von Israel. Verse 29. In 29. So the king of Israel and Jehoshaphat, the king of Judah, went up against Ramoth Gilead. So sieht nur der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, hingezogen nach Ramoth in Gilead. And the king of Israel said to Jehoshaphat. Und der König von Israel sagte zu Josaphat, I will disguise myself. Ich werde mich verkleiden. And go into battle. Und in den Kampf ziehen. But you put on your robes. Du aber lege die königlichen Kleider an. So the king of Israel disguised himself and went into battle. So verkleidete sich nun der König von Israel und zog in den Kampf. Now the king of Amram had commanded 32 captains of his chariots. Der König von Aram hatte aber seinen 32 Wagenführern befohlen, saying, do not fight with small or great, but with the king of Israel alone. Ihr sollt weder gegen den Geringen noch gegen den Großen kämpfen, sondern nur gegen den König von Israel. Wow. Watch this now. Und nun passiert's. Verse 34. Vers 34. Now a certain man drew his bow at random. Und ein Mann spannte seinen Bogen aufs Geratewohl. And struck the king of Israel. Und er traf den König von Israel. In a joint in the armor. Zwischen den Tragbändern des Panzers. So he said to the driver of his chariot, turn around and take me out of the fight, for I am severely wounded. Da sagte er zu dem Wagenlenker, wende um und bring mich aus der Schlacht hinaus, denn ich bin schwer verwundet. Verse 37. 37. So the king died. So starb der König and was brought to Samaria, und man begrub ihn in Samaria, and they buried the king in Samaria, und dort begrub man ihn. And they washed the chariot by the pool of Samaria, und als man den Wagen am Teich von Samaria waschte, and the dogs licked up his blood, da leckten die Hunde sein Blut. Now the chariots bathed themselves there, und die Huren badeten sich dort. I'm sorry, chariots. I can't even read my I get too many notes here. The harlots bathed themselves there. Und die Huren baden sich dort. According to the word of the Lord which he spoke. Nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte. Think of this now. Denk nach darüber. You have a random prayer. Du hast ein beliebiges Gebet. And now you got a random arrow. Jetzt hast du da einen beliebigen Pfeil. Could I do this like that? Like that. Einfach nur ein Pfeil in die Luft. Open my coat. You got a random arrow. Einen beliebigen Pfeil. You got a soldier. Einen Soldaten. He's getting a little impatient. Der irgendwie ungeduldig wird. Come on, you little Hebrews, where are you? Wo sind diese kleinen Hebräer? Come on, you little Hebrews, where are you? Wo seid ihr? And he's getting a little impatient, or something's going on. Irgendwie wird er ungeduldig oder er mag nicht mehr. And he keeps pulling his bow back. Und er spannt den Bogen. Looking for someone to shoot at. Und er sucht ein Ziel. Come on, you little Hebrews. Kommt, ich sehe euch. Where are you hiding there? Wo versteckt ihr euch? For some reason. Und aus irgendeinem Grund. He just pulled back. Zieht den Bogen. And went ding. Und schießt einfach in die Luft. Just shot that thing randomly. Beliebig in die Luft. Random means you don't have a target. Das heißt ohne Ziel. You just pull back. Du ziehst, du spannst den Bogen und du lässt ihn fliegen. And that thing just flew. Und dieser Pfeil fliegt into the air, into the sky. Durch die Luft. Well, I guess you just wasted that arrow. Ich glaube, dieser Pfeil ist verloren. Got a lot of arrows, huh? Und du musst viele Pfeile haben, just dass like du so verschießt. Shooting them into the sky? Dass du sie einfach so herumschießt ohne Ziel. I was talking to I used to go deer hunting, and I don't like telling deer hunting stories in Austria because people get mad, but ich habe mir abgewohnt, jetzt da irgendwelche Wildjagdgeschichten zu erzählen, weil das man in Österreich nicht so mag, aber ich war früher eben jagen. But I was telling these kids from New York State that I go deer hunting. Und ich sagte diesen Jungen, dass ich eben jagen gehe. And so they went deer hunting. Und sie waren auch jagen. And they said und die sagten mir, it's so hard to get a deer. Es ist so schwer, ein Wild zu fangen, einen Hirsch zu schießen. chariots that wash. Okay. Okay. And I said to him, und ich sagte ihm, what do you mean? He says, I shot all the arrows I had at this deer. Ich habe an diesen Hirsch all meine Pfeile verschossen. All your arrows. Was heißt all deine Pfeile? He said I shot 12 arrows at the same deer. Ich habe 12 Pfeile auf denselben Hirsch geschossen. 12 arrows at the same deer. 12 Pfeile, derselbe Hirsch. If you miss him once, he's gone. Wenn du ihn einmal nicht triffst, dann ist er fort. I said, how can you shoot 12 arrows at the same deer? Wie kannst du 12 Pfeile auf einen Hirsch schießen? He said, well, he was standing about 100 meters away. Er war ungefähr 100 Meter weiter weg. Und da habe ich sie geschossen. He was just shooting them in the air, like, doof. Und er hat diese Pfeile in die Luft sending geschossen. Them like missiles, you know? Und er hat diese Pfeile so wie Langstreckenraketen this deer, geschossen. This deer who's just eating grass, like, zip. Zip. Und dort, just looking at him eating near the arrows, you know? Und es isst eben das Gras und es sieht die Pfeile hereinfliegen. 12 shots. 12 Pfeile. This is random shooting. Das ist beliebiges zielloses Schießen. You don't hunt deer like that. Also so darf man einen Hirsch nicht schießen. Anyway, listen to this. We'll close. Jetzt werden wir abschließen. You have a random prayer. Wir haben ein beliebiges Gebet. And you've got a random arrow. Und man hat einen beliebigen Pfeil. Interesting that in light of the promise of God, im Lichte der Verheißung Gottes, of judgment, auf Gericht. He prayed. Er betet. He fasted. Er fastete. And God responded. Und Gott antwortet. And now, und jetzt, he doesn't pray. Jetzt betet er nicht. He doesn't fast. Er fastet nicht. He's back into his evil. Er ist zurück in seinem Bosheit. And now he underestimates. Und jetzt unterschätzt er a random arrow, einen beliebigen Pfeil. Or God in response to his promise. Wo Gott in der im Antwort auf seine Verheißung. God had told him. Gott hat ihm gesagt. You're going to die. Du wirst sterben. Dogs are going to lick your wounds. Und they're going to lick your wounds. They're going to lick your blood. Die Hunde werden dein Blut lecken. The prophet says, "Don't go into battle." Der Prophet sagt, geh nicht in die Schlacht. Jeremiah told Zedekiah, "Don't resist Nebuchadnezzar." Jeremia sagt dem Zedekiah, geh nicht gegen den Nebukadnezar. Micah says, Ahab, please do not go into battle. Und der Micha sagt, Ahab, bitte geh nicht in die Schlacht. I'll go in. Da, das look, ist mir wurscht, ich gehe hinein. Look, I'm gonna disguise myself. Ich werde mich einfach verkleiden. Wer wird mich finden? Nobody's gonna know who I am. Niemand wird mich finden. I'm just gonna put like a little uniform on and just sit on a horse. Ich werde einfach eine Uniform anziehen und mich auf einem Pferd hinsetzen. Way off to the side, nothing will happen to irgendwo me. Irgendwo im hinteren Schlachtfeld, da wird nichts passieren. Don't do it. Mach's nicht, Ahab. Come on, nothing's gonna happen. You see? You see? Siehst du das? Do you know who I am? Weißt du, wer ich bin? Nobody knows who I am. Keiner weiß, wer ich bin. So he goes into battle. Also er reitet in die Schlacht. And he's on his chariot. Und er ist auf seinem Esel. Way off to the side. Und da irgendwo neben dem Schlachtfeld. Watching the battle. Und er schaut die Schlacht an. Disobedient to the word. Und er ist dem Wort Gottes ungehorsam. I mean, what can happen to me? Was kann mir passieren, sagt come er. On. It's just the Bible. Das ist die Bibel. Was soll das schon? Not again. Nicht schon wieder, bitte. Are you taking the pastor's messages so serious? Nimmst du die Botschaft des Pastors jetzt wieder so ernst? I mean, come on. We have to believe the Bible, but not so much. Wir müssen glauben die Bibel, aber nicht doch so, bitte nicht. You're too radical. Du bist zu radikal. You see, nothing will happen to nichts me. Wird passieren. Don't be so extreme in your faith. Sei nicht so extrem in deinem Glauben. You're too young. Du bist zu jung. Look at me. Schau mich an. God didn't judge me. Gott hat mich nicht gerichtet. I pleaded for mercy. Ich habe um Barmherzigkeit gebeten. I'm still living in evil. Und noch immer lebe ich im Bösen. To a degree. Zu einem bestimmten Ausmaß. Micah has prophesied. Micha hat prophezeit. I have clothed myself. Ich habe mich gekleidet. In armor. In einer Rüstung. And there he sits in his security. Und da sitzt er nun in seiner Sicherheit. And there's a soldier. Und da ist ein Soldat. Who pulls out an arrow. Der einen beliebigen Pfeil nimmt. Puts it in a bow. Und ihn in seinen Bogen spannt. Pulls it back. Und ihn zieht. Aims it up. Und eben in die Luft zieht. And shoots this arrow into the sky. Und diesen Pfeil einfach ins Nirgendwo hinschießt. Und da kommt er. Ahab doesn't see it coming. Ahab sieht den Pfeil nicht kommen. Right between the armor. zwischen den Rüstungsteilen. I mean, either an angel just intercepted that thing like. Entweder hat ein Engel diesen Pfeil einfach that's genommen all, und dann. That's all I can think, you know, just like. An angel comes like. And he's wounded. Und wird tödlich verletzt. The most unlikely thing. Etwas völlig unerwartetes. A random shot. Zufälliger Pfeil. Don't underestimate. Unterschätze nicht. When we're doing well. Wenn es uns gut geht. Don't underestimate disobedience. Unterschätze nicht den Ungehorsam. Don't. Bitte nicht. Because God can use random circumstances. Denn Gott kann beliebige Umstände benutzen, to humble us. Um uns zu demütigen. On the other hand, auf der anderen Seite, let's never underestimate an act of humility before God. Lass uns niemals eine Tat der Demut vor Gott unterschätzen. It doesn't matter what we've done. Was immer wir getan haben. Or what you've done this week. Oder diese Woche getan hast. Get on your knees. Geh auf deine Knie. Make it a practice each day. Mach es zu deiner Übung jeden Tag. Take a moment and just get on your knee in einen the bathroom. Moment auf deinen Knie zu gehen. And just say, dear God, I don't know if you hear me. Ich weiß nicht, Gott, ob du mich hörst. Please. Aber bitte. Have mercy on me. Hab Barmherzigkeit mit I mir. I know I'm not that pleasing to you. Ich weiß, ich bin nicht gehorsam. I know I'm not. Ich weiß, ich bin es nicht. But please have mercy. Aber hab Barmherzigkeit. I want to live the life. Help me. Ich will dieses Leben leben. Hilf mir. You know what? God weißt du hears was? Those prayers. Gott hört diese Gebete. And we'll never know. Und wir wissen nicht. To what degree? Zu welchem Ausmaß? But pray with me tonight. Aber bete mit mir heute Abend. Would you pray? Würdest du beten mit would you pray mir? A prayer like Ahab? Würdest du ein Gebet wie Ahab beten mit maybe mir? You're far from God tonight. Vielleicht bist du heute fern von Gott. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, we are your children tonight. Wir sind deine Kinder heute Abend. We've placed our faith in Christ. Wir haben unseren Glauben auf Christus gesetzt. Some of us are far from you. Manche von uns sind weit weg von dir. We've done evil things. Böse Dinge getan. Even this week. Selbst diese Woche. We've done things maybe we want no one to know. Und Dinge, die vielleicht niemand wissen soll. Maybe you're here tonight, you're thinking like that. Und vielleicht bist du heute Abend da und du denkst so. Pray tonight. Dann bete heute Abend. Let's humble ourselves before God. Und lass uns vor Gott demütigen. And say, dear God. Und sagen, lieber Gott, please, bitte, have mercy on my soul. Hab Barmherzigkeit mit meiner Seele. Cleanse my heart. Reinige mein Herz. Take away the consequences of what I've done. Und nimm weg die Konsequenzen von meinen Taten. Cleanse my soul. Reinige meine Seele. Give me a future. Gib mir eine Zukunft. I don't want to die. Ich will nicht sterben in, my sin. In meiner Sünde. I don't want to suffer the consequences of it. Und nicht die Konsequenzen meiner Taten erben. Please. Give me a future. Gib mir eine Zukunft, Vater. Maybe you're here tonight, you've never received Jesus. Vielleicht bist du hier und du hast Jesus nie empfangen. Pray with me. Dann bete mit mir. Say God in heaven. Und sag Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. I want to be your child. Ich will dein Kind sein. I put my faith in the work of Jesus on the cross. Und ich vertraue auf das Werk Jesu Christi am Kreuz. His blood, sein Blut, poured out for my sin. Das gegossen wurde für meine Schuld. Please, bitte, save me, rette mich, forgive me, vergib mir, receive me into your family, und empfange mich in deiner Familie. Please, Lord, bitte, Herr, I want to be born again. Ich will wiedergeboren sein. Father, I pray tonight. Vater, ich bete heute Abend. Give us wisdom in our prayer lives. Gib uns Weisheit in unserem Gebetsleben. Help us never underestimate the power of a prayer. Und hilf uns, dass wir nicht unterschätzen die Kraft des Gebetes. Please. Bitte. Strengthen us, Lord. Herr, stärke uns. To be the church that you want us to be. Dass wir die Kirche sind, die du willst, dass wir sind. I ask in Jesus' name. Ich bitte das in deinem Namen. Amen. Amen.